In seiner Stellungnahme vom 19. April kritisierte der Sprecher des Generalverbandes der China-Koreaner das konservative Regime Südkoreas, das vor der Präsidentschaftswahl vom 9. Mai niederträchtigerweise den Kandidaten der Partei des Volkes unterstützt, der sich seiner Politik für Auseinandersetzung mit den Landsleuten, Kriecherei und Landesverrat anschließt.